Hier wird gevögelt. Genau, da fliegen die Tauben weg. Hallo, willkommen. Willkommen im Grünen. Genau, willkommen bei den Grünen und zu einer neuen Folge von Die Elite, das Magazin mit... Mir und dir. Genau. Dem Aussichtsjedi und dem Zeilenende. Jo. Und das Zeilenende raucht gerade noch auf, deswegen mache ich hier mal die Anmoderation. Willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Wir sitzen hier draußen im Grünen. Wir haben uns mal wieder auf den Unicampus getrollt, weil... Ja, wir sind ja ein Bildungspodcast, also müssen wir auch dahin gehen, wo die Bildung ist. Wo man sie finden sollte. Ja, zumindest bilden wir uns ein, dass sie hier zu finden ist. Ich sehe ganz viel Einbildung, ja. Ja, und ein paar BWLer da drüben auf der Wiese. Und hier den BWLer mit seiner, was auch immer, wie studiert, Architektur oder so, keine Ahnung. Ja, wieder mal einer dieser schönen Atmo-Podcasts. Und ihr hört im Hintergrund die Vögel vögeln. Ist super, ne? Frühling. Tja. Ja, willkommen beim Spacken-Podcast. Wir wurden freundlich darauf hingewiesen, wir seien zwei Spacken. Also zumindest hat das jemand gesagt, der uns, keine Ahnung, zwei Minuten gehört hat. Und immerhin die halbe Minute Intro hat er auch gehört. Ja gut, da kann ich verstehen, dass man uns für Spacken hält. Nee, das Intro ist halt tatsächlich noch ein Provisorium. Übrigens, ja, wir sitzen wieder um die Ecke von einem Provisorium, das auch schon seit 40 Jahren steht. Ja, also hat das Ding noch ein bisschen Zeit, ne? Genau, also falls ihr natürlich euch berufen fühlt, ein schönes Intro für uns zu komponieren... Fühlt euch frei. Genau, wir haben jetzt gerufen, jetzt dürft ihr zurückschreien. Genau. Ansonsten, was müssen wir noch? Wir müssen noch eine Flasche öffnen. Also letztes Mal wurde bemängelt, dass wir eine Flasche zuschrauben würden. Wir seien so unprofessionell, dass wir Flaschen zuschrauben und man das hören würde. Jetzt muss natürlich die Flasche auch aufgeschraubt werden. Einmal so. So. Also wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, der mag uns, glaube ich, wirklich. In diesem Sinne, willkommen, lieber gern gesehener Zuhörer. Genau. Und falls jetzt noch einer übrig ist, der wirklich rauchen und saufen während dem Podcast gar nicht braucht. Der muss abschalten, weil das nicht die letzte Zigarette für diese Aufnahme war. Wenn wir schon draußen sind, muss der Kettenraucher das ja auch nutzen. Genau. Also ich bin es in dem Fall nicht, sondern du. Genau. Das ist so schön. Du bist auch dieses Mal dran mit einem Fakt. Zählt das als Faktum schon? Nein, denn es muss ein Zufallsfakten, Fakten, Fakten über dich sein. Also ein Zufallsfakten, Fakten, Fakten über mich. Ja. Okay, mein Zufallsfakten, Fakten, Fakten über mich, das war ein Fakten zu viel, egal, ist, dass das Zeilenende ganz furchtbar gerne Streusel ist. Also mach irgendwo Streusel drauf und es wird besser. Das ist sogar so schlimm, dass wenn ich Kuchen backe, ich bei den Streuseln gerne mal die anderthalbfache Menge kalkuliere, damit am Kuchen am Ende genug drauf ist. Okay, geht es dann auch bei Topfenknödel? Topfenknödel? Topfenknödel, da streust du so... Semmelbrösel drüber. Achso, nein, Streusel. Also ja, ja, so. Es gelten Semmelbrösel dann auch als Streusel. Nee, also Streusel ist schon diese Mischung aus Butter, Zucker und Mehl, also nur gesunde Sachen, gute Butter, guter Zucker, gutes Mehl. Okay. Und dann ist das Zeilenende munter damit beschäftigt, es zu kneten und zu probieren, ob es auch süß genug ist und butterig genug. Und dann ist es nicht süß genug und nicht butterig genug oder irgendwann zu butterig und dann muss er weiter kneten und weiter probieren und am Ende ist dann irgendwie die halbe Schüssel weg. Na, Glück auf, dass du nicht laktoseintolerant bist. Ja, notfalls könnte man dann ja noch Margarine nehmen. Mit Buttergeschmack. Ist Margarine wirklich so gut für Streusel? Vom Geschmack her nicht, von der Konsistenz her tut sich's nix. Okay. Ist sogar einfacher zu verarbeiten, weil die nicht so scheiße fest wird. Also das geht, du musst dann halt nur tricksen, du musst die Butter suchen, die Margarine suchen, die nach Butter schmeckt. Okay. Und da hat sich ja in letzter Zeit irgendwie ganz viel getan. Ich meine, es gibt ja sogar irgendwie Burger, in denen kein Fleisch drin ist, die wie Burger schmecken. Okay, wo? Beim großen M. Das müsste man ja tatsächlich mal probieren. Das, aber ja. Warum sollte man das tun? Weil man es kann. Also der heißt dann schmeckt wie Fleischburger? Der heißt McVegan, da ist ein Veganer drin. Ah, also Big Vegan wahrscheinlich sogar, ne? Big Vegan... Ist der dann auch geschützt wieder, der Begriff Big Vision? Wahrscheinlich. Vegan ist ab sofort ein eingetragenes Markenzeichen von McDonald's. Nee, aber Big Vision vielleicht. Ja. Ich dachte ja mal früher, ein Big Vegan ist ein 2 Meter großer Veganer, aber... Ja. Ich könnte jetzt noch vom Big sprechen, den es früher als Supermarkt gab. Der heißt heute Marktkauf. Ja, es gibt auch noch einen Spielzeughersteller, der Big heißt. Ja, aber das führt zu weit. Ja, also ist der Big Vegan der Mensch, der beim Spielzeughersteller irgendwie die... Irgendwie vegane Burger isst, ja. Übergrößen Spielzeuge produziert. Wahrscheinlich. Okay, bevor es jetzt in die Schmuddelecke abdriftet, denn bei übergroßem Spielzeug, ja, da kriegen die Damen dann schon wieder irgendwie glasige Augen und ein breites Grinsen. Denn wir haben auch weibliche Zuhörerinnen. Ja, ich hoffe, dass wir nur weibliche Zuhörerinnen haben, weil sonst kriege ich echt Gender Trouble. Achso, ja, wir müssen die Tage mal irgendwann die Frage, die wir selbst gestellt haben an andere Podcasts, müssen wir bei Willingham auch selbst klären. Also, was ist unsere Zielgruppe und was ist unser Mehrwert? Achso, ja, ich glaube, die Frage sollten wir sehr dringlich für uns mal beantworten. Ja, das wissen wir ja eigentlich, aber wir müssen es den Leuten mal näher bringen. Damit sie abgleichen können, ob sie in der Zielgruppe sind oder nicht. Genau. Also zum Beispiel, keine Ahnung, hochintelligente Models. Die gehören zur Zielgruppe. Ja, sehr gern. Hochintelligente Models, das müssten... Falls ihr also zum Beispiel hochintelligente Models seid und das hier jetzt gerade irgendwie bei einer Prêt-à-Porter-Show in Paris... Hört in Vorbereitung, dann ja. Sprecht bitte auch eure anderen hochintelligenten Kolleginnen an und macht Werbung für uns. Genau, vielen Dank. Also ihr seid unsere Zielgruppe, definitiv. Genau. Und die anderen, über die sprechen wir bei Gelegenheit mal. Oder wir können das jetzt zu einer stetigen Rubrik machen, jedes Mal quasi erwähnen, wer unsere Zielgruppe eigentlich ist. Ach, damit sie sich abgeholt fühlen, ja. Genau, so quasi heute holen wir ab die intelligenten Topmodels. Ja. Oder Supermodel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Topmodel und einem Supermodel? Oder ist ein Topmodel einfach nur für oben rum und ein Supermodel quasi für alles? Topmodel kann man besingen. Ah. Supermodel ist schwierig. Ah, okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. War Topmodel nicht berappt, also berappt quasi? Ja. Kann man sich ein Topmodel berappen? Ja, an Topmodels kann man sich berappen. Man kann auch mit Topmodels berappen, aber das nur im arabischen Raum. Ja. Dann Schuster, bleib bei deinen Rappen oder sowas. Ne? Ja, genau. In diesem Sinne, wir sind auf der Suche nach einem sinnvollen Übergang zu einem Thema. Ja. Und Moment, das war der Griff ins Klo. Wir holen einfach aus dem Gulli das Thema raus. Hau raus. Wusch. Das eine jetzt. Ja, das eine Thema. Ah, das eine Thema. Ja, wir wollten das mal ansprechen, das Thema. Genau, wir wollten über öffentlichen Raum sprechen, ne? Genau, über den öffentlichen Raum. Genau, weil ich bin ja der Meinung, dass wenn man sich in den öffentlichen Raum begibt, dann ist das öffentlich. Da sind andere Menschen und man muss irgendwie mit denen leben und dass die einen auch ansprechen und sowas und begutachten, was du so tust. Das heißt, du möchtest darüber sprechen, dass Menschen auf der Königsstraße dich ansprechen und sagen, hallo, finden Sie auch Tiere toll? Ja, darüber könnten wir auch sprechen. Das muss man einfach in Kauf nehmen. Da muss man sich seine Strategie zurechtlegen und die Antwort auf die Frage ist ja zwischen zwei Broten. Dann hat sich die Diskussion. Manche kommen dann auch zu dir und sagen: Hallo, wollen Sie auch Tiere retten? Das sage ich nein. Weil ich möchte sie zwischen zwei Broten. Richtig. Genau. Also es hilft so eine gewisse Grundstruktur an Abwehrmechanismen gegen diese Menschen, aber die haben ja ihre Berechtigung, dass sie in der Königstraße stehen. Das ist halt öffentlicher Raum, da bist du selber dran schuld, wenn du da hinläufst. Okay, also wenn du quasi die Königstraße oder die Marienstraße runterläufst und dir da ein Tierschützer oder ein, keine Ahnung, ein Verdi-Aktivist... Ja, also Verdi-Jugendaktivisten sind das vor allen Dingen. Ich freue mich immer, wenn die mich ansprechen. Und dann sagst du was? Dann sage ich immer, ich bin schon über 30. Ja, aber es gibt ja auch von den Älteren... Die sind mir da noch nie über den Weg gelaufen. Also mir sind schon Leute über den Weg gelaufen, die mich auch ansprechen wollten. Und die haben mich dann gleich gefragt, was machst du beruflich? Was natürlich für einen Stuttgarter die geilste Frage ever ist, weil hier ist es ja schon so quasi Standard-Repertoire. Da wird es fast schon intim, wenn die Frage gestellt wird. Nee, aber das ist wirklich so, wenn die Leute zuerst fragen, wie heißt, dann fragen sie, was schaffst du oder wem Kirsch? Ja. Und wem Kirsch heißt eigentlich, von welcher Familie stammst du ab oder bist du vergeben? Genau. Dementsprechend, was schaffst du? Und wenn einer auf der Königstraße kommt, war Schasch, schmeichelst du von der Gewerkschaft. Ja, also es gehört ja dazu. Ich meine, die sind ja nun mal da, weil das sanktioniert ist, weil du die in deinen eigenen vier Wänden nicht haben möchtest. Ja. Deshalb stehen die auf der Königstraße und quatschen dich da an. Ich habe dann... Es ist ja auch so schlimm, die SPD macht ja schon Hausbesuche. Also, wenn dann noch Gewerkschaften kommen... Dann wird's echt knapp in der linken Ecke vom Wohnzimmer. Ja. Ja, wobei, nee, die SPD sitzt ja eher in der Mitte. die Gewerkschaften sitzen links, dann bleibt für dich nur noch rechts und da willst du nicht hin. Also sei vorsichtig. Die SPD und die Gewerkschaften schieben mich in die rechte Ecke. Sei so vorsichtig, wen du in dein Wohnzimmer lässt. Das könnte übel sein. Also es kann eigentlich nicht schaden, immer irgendwie einen Mormonen und einen AfD-Vertreter da zu haben, damit man in der guten Seite steht. So, wir waren aber im öffentlichen Raum anstatt im Wohnzimmer. Genau, wir waren im öffentlichen Raum. Es hat sich unlängst oder schon vor einiger Zeit bin ich über einen Twitter-Beitrag einer Person gestolpert, die sich darüber beschwert hat, dass sie in der U-Bahn gesessen hat. Mhm. Ne? Also U-Bahn, so öffentlicher Raum, das genau. Sind so andere Menschen. Öffentlich, weil du den dir mit anderen teilen musst. Und diese Person hat eine Serie geschaut auf ihrem Smartphone, ja, okay, und hat sich dann bitterlich darüber beklagt, dass jemand, der neben ihr saß, offenbar auf dieses Handy geschaut hat und dann ein Gespräch angefangen hat. Okay. Und da habe ich mich gefragt, darf man das jetzt im öffentlichen Raum nicht mehr? Leute ansprechen und auf irgendwas Bezug nehmen, was sie da im öffentlichen Raum tun. Ist also das Smartphone-Display in der U-Bahn, ist das irgendwie privat? Ist das mein Wohnzimmer? Hatte er beide Stöpsel drin? Ja. Dann ist das nicht unbedingt sinnvoll. Wenn ein Stöpsel draußen ist, ist das quasi Gesprächseinladung, sobald du beide Stöpsel drin hast, bist du ja eh abgeschottet. Dann bist du quasi in deinem akustischen Raum und damit bist du in einem eigenen Raum für dich. Ja, aber du bist doch trotzdem im öffentlichen Raum. Rein physisch. Ja, aber du bist akustisch quasi gar nicht ansprechbar, weil du ja quasi nicht hören kannst eigentlich. Das heißt auf Deutsch, wenn dich dann jemand anspricht, dann bist du quasi... Was ist denn jetzt los? Hier geht ein Flugzeug drüber? Ja, das ist Extremvögeln. Okay. Na, also wenn ihr jetzt hier im Hintergrund mal dieses Flugzeug hört, dann... Wisst ihr, was so über Stuttgart los ist? Ja, der geht ganz schön tief rüber. Ja, aber der hebt ab. Ja, du könntest ihn jetzt mal ansprechen. Er ist im öffentlichen Raum. Nichts hält ihn am Boden. Wir bleiben beim Thema. Öffentlicher Raum. Du kannst ihn ansprechen. Er ist ja da. Vielleicht reagiert er. Das ist sphärentechnisch ist das ein bisschen weit weg. Ja, öffentlicher Raum. Also es muss ja eine Reichweite bestehen. Na gut, aber wenn du die beiden Kopfhörer drin hast, ja, dann bist du quasi nicht ansprechbar, weil dann hast du quasi keinen akustischen Kanal offen. Es geht nicht um die physikalische Sache, es geht um die Möglichkeit, jemanden in ein Gespräch zu zwingen. Ja, aber wie kriegst du ihn in das Gespräch, ohne dass du ihn ansprichst? Ja, antippen, anfassen ist ja nochmal was anderes. Das ist ja... Winken, einfach mal drauf losquasseln, das nimmst du wahr. Also wenn du nicht zu laut hörst, was du aus ohrenärztlicher Sicht nicht tun solltest, nimmst du das wahr, wenn dich jemand antext? Ja gut, was war denn das Thema überhaupt? War das Thema irgendwas? Der Mensch wollte ein Gespräch über das anfangen, was der andere Mensch da geschaut hat. Aha, und ihn spoilern. Nein, der kannte das wohl auch und wollte eine Diskussion führen, wollte sich drüber unterhalten, wollte sympathisch sein. Ging wahrscheinlich so, das war auch so eine Mann-Frau-Konstellation. Also sie war eine Frau und er war ein Mann und er wollte quasi sie anquaken. Ja, und das Gespräch. Sie hat Anime geschaut. Sie hat eine gewisse Rolle erfüllt, wo. Ja, aber war das dann quasi eine Flirt-Situation? Weil das ist ja dann nur noch das nächste. So weit ist es gar nicht gekommen und dass ich das rausfinden konnte. Ja, aber da hast du eine ganz andere Dimension. Das Problem ist ja quasi, es geht ja nicht um ein einfaches Gespräch, sondern da ist ja immer noch die Möglichkeit dessen, dass er quasi andere Interessen. Das, ja, aber das kannst du ja nicht wissen, ohne das Gespräch anzufangen. Das ist genauso das Gleiche, wie wenn jemand im Zug sitzt, der ein Buch liest und wenn ich mal zur Abwechslung kein Buch dabei habe und das Buch kenne, dann frage ich die Menschen auch, wie sie das Buch finden. Ja, wie ist denn, gehen wir doch mal ganz von Anfang an. Wie ist denn die Situation eigentlich, wenn du einfach nur in der Bahn sitzt? Ja? Nichts liest, nichts hörst, einfach nur da sitzt. Dann bin ich meistens sehr betrunken. Oder wenn du irgendwo auf der Königstraße oder auf der Straße einfach läufst. Ja. Wie ist dann das Verhältnis von Ansprachebereitschaft? Also sprich, auf dich kommt jemand zu und spricht dich an. Mhm. Allgemein. Ja, dann erschrecke ich mich. Dann erschreckst du dich? Ja, ich so, ganz persönlich. Warum? Weil mich das immer verunsichert, wenn mich andere Menschen ansprechen. Warum? Weil ich ein sehr unsicherer Mensch bin. Ja, aber ich meine, das ist doch... Das Normalste der Welt, oder ja, nicht? Oder ist es eben das nicht? Ich finde das durchaus normal. Wie gesagt, ich bin immer nur etwas überrascht. Also es ist normal, aber es überrascht dich. Ja, mich persönlich. Okay, ein Fußball ist rund. Ja. Ist das Normalste der Welt? Nein. Überrascht es dich? Nein, Fußbälle sind nicht rund, weil Fußbälle dreidimensionale Objekte sind. Und nur zweidimensionale Objekte. Naja, kugelrund. Kugelrund. Will ich mich bei dem Fußball nicht drauf festlegen. Okay, aber das überrascht dich dann? Es überrascht mich, dass mich jemand anspricht. Ja, warum nicht? Also, kann doch jeder Mensch machen, was er will. Ja, nein, ich finde das ja auch nicht schlimm. Das war ja keine Wertung. Ich sag ja, kann ja jeder Mensch machen, was er will. Also, warum ist das überraschend? Weil ich so ein geringes Selbstwertgefühl habe, dass ich nicht davon ausgehe, dass jemand mich freiwillig ansprechen möchte. Ja, bist mal weg vom tiefen Psychologischen. Wir reden ja hier vom Soziologischen. Von der soziologischen Dimension. Genau. Ja, also hat das nichts mit Selbstwert und Gedöns zu tun? Das ist nämlich alles... Auf der soziologischen Ebene überrascht mich das nicht. Okay, weil das ist ja genau das. Also sprich, die Ansprachebereitschaft ist auf sozialer Ebene da. Mhm. So. Wenn du jetzt den gleichen Weg zurücklegst von A nach B und dringend bei B ankommen möchtest, wie ist dann deine Ansprachebereitschaft? Rein soziologisch macht das keinen Unterschied, weil ich dem Menschen nicht in den Kopf gucken kann, ob es eilig hat, von A nach B zu kommen. Nein, du bist derjenige, der läuft. Ich bin derjenige, der läuft. Du bist derjenige, der läuft und angesprochen wird. Wie ist dann deine Bereitschaft, angesprochen zu werden, wenn du von A nach B kommen möchtest und B möglichst zügig erreichen? Jetzt machst du aber einen Kategorienfehler, weil du ins Psychologische wechselst. Nein, du hast ja quasi diesen sozialen Aspekt der Dringlichkeit auch. Auch der Mensch möchte ja quasi von A nach B. Das ist ein soziales Interesse. Du hast Arbeit, du hast was weiß ich was. Ja, aber wenn du objektiv auf die Situation drauf blickst, hast du dann nur eine Person, die von A nach B geht. Du hast nichts an den äußeren Gegebenheiten geändert. Du hast nur eine innere Gegebenheit geändert. Die aber auch sozial ist. Ja, aber du hast nicht gezählt, dass ich ein verunsicherter Mensch bin. Das spielt keine Rolle. Es geht ja auch gar nicht darum. Es geht ja nur darum, dass du von A nach B kommst. Wo ist der Unterschied zwischen verunsichert sein und es eilig haben? Das eine ist psychologisch, das andere ist sozial. Das eine ist sozial geprägt, deine Notwendigkeit von A nach B zu kommen, ja, und pünktlich auf Arbeit zu erscheinen zum Beispiel. Das ist ja auch nur eine psychologische Befindlichkeit, da zwingt dich auch niemand zu. Doch, dein Chef. Ja, der ist genauso wie mein Gewissen. Nein. Du kennst meinen Chef nicht. Denn der Verlust des Arbeitsplatzes ist durchaus etwas anderes als deine Unsicherheit. So. Das ist dann eine soziale Unsicherheit. Mhm. So. Das ändert an der Situation nichts. Lediglich das Kommunikationsverhalten desjenigen, der es eilig hat, der kommuniziert, ich habe jetzt Eile, ich möchte bitte nicht angesprochen werden. Genau, aber damit ist die Anspruchsbereitschaft niedriger. Das heißt auf Deutsch, sobald du quasi von diesem Standardfall von A nach B einen Faktor hinzufügst, der quasi eine Dringlichkeit hat, den psychologischen Faktor, sowieso geschenkt. Wenn du den reinnimmst, wird es sowieso nochmal extrem schwierig. So, also den individuellen psychologischen Faktor brauchen wir gar nicht diskutieren. Deswegen bleiben wir auf der soziologischen Ebene. So, wenn du jetzt jemanden hast, und da wird es jetzt so sozialpsychologisch, wenn du jemanden hast, der gerade von der Arbeit nach Hause kommt und quasi das Bedürfnis hat, runterzufahren, zu entspannen, eine Serie zu gucken. Mhm. Wie wäre da beispielsweise, wenn du den Unsicherheitsfaktor rausnimmst, wie wäre da deine Ansprachebereitschaft? Die Ansprachebereitschaft, da meine persönliche ja nicht zählt, kannst du nach dem Modell sagen, dass sie geringer ist. Aber sie ist nach wie vor vorhanden, weil du im öffentlichen Raum bist. Gut. Und jetzt, genau da haben wir den Punkt. Also sprich, die meisten Leute kommen da halt auf ihrem individuellen Faktor entgegen, zu sagen, okay, ich habe gar keine Lust, mit Leuten zu sprechen. Und dann kommt meistens noch der psychologische Faktor hinzu, bin komplett unsicher in Gesprächen oder. Ich find's erstaunlich, dass trotzdem daraus dieser Anspruch abgeleitet wird, dass der öffentliche Raum irgendwie was Privates hat. Alles, was ich in der Öffentlichkeit tue, ist öffentlich. Jein. Darf ich, während du auf deinem Handy schreibst, darf ich da mitlesen? Wenn du es nicht gerade so hältst, dass ich dir nicht drauf gucken kann, ja, dann musst du das billigend in Kauf nehmen. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel auf dem Eckplatz mit der Fensterscheibe im Rücken in der Straßenbahn sitzen, die müssen es billigend in Kauf nehmen und akzeptieren, dass ich von durch die Scheibe quasi auf ihr Handy gucken kann. Es zwingt dich niemand in der Öffentlichkeit zu texten. Ja. Und mitlesen, dass die Geli bitte noch Mehl und Gleitgel mitbringen soll. Ich denke gerade darüber nach, was man mit Mehl und Gleitgel anfangen könnte. Es ist schön, dich immer wieder zu triggern. Ich bin jetzt einfach mal 5 Minuten beschäftigt, mach mal eine Moderationsbrücke. Nee, also tatsächlich, die berühmte Frage ist natürlich wirklich, wie bereit sind die Leute überhaupt noch heutzutage ein Gespräch zu führen? Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, was wir haben die Menschen für Ansprüche an öffentlichen Raum? Also warum verhalten sie sich da wie in ihrem Wohnzimmer? Da tun sie ja nicht. Sie legen, ja doch, manchmal tun sie die Füße auf den Tisch. oder auf die Stühle, aber grundsätzlich machen sie es eigentlich nicht. Also grundsätzlich verhalten die sich eigentlich nicht so wie zu Hause. Nein, sie verrichten private Tätigkeiten. Naja, sie verrichten sie aber nicht, ohne dass sie signalisieren aber nicht, dass sie unbedingt, dass sie da dabei teilen wollen. Also ich meine, mal ganz ernsthaft, wenn du privat daheim bist, ja? Und dein Mitbewohner kommt rein, dann lädst du ihn ja auch nicht ein, mitzugucken, wenn du da, keine Ahnung, irgendein Porno guckst. Dann sagst du doch auch nicht, ey, Digga, magst du mitgucken? Deshalb mache ich die Tür zu, wenn ich Pornos gucke. Ja, aber das ist ja trotz allem privater Raum, den du dir mit in deiner WG natürlich teilst. Ja, aber in der WG gilt die Regel, dein Zimmer ist privat und der Rest ist öffentlicher Raum. Also wenn du so blöd bist, im Esszimmer den Porno anzuschauen, dann musst du damit leben, dass wir zuschauen. Ah ja, okay, das heißt auf Deutsch, wenn du quasi in deinem eigenen Zimmer bist, bist du quasi im privaten Raum und da darf auch niemand rein. Wenn die Tür zu ist, darf da auch niemand rein. Ansonsten, wenn die Tür offen ist, darf rein. Klar. Ich verstehe langsam deine Abneigung gegen Beziehungen. Genau, da ist verschlossene Tür eine Herausforderung. Dann steht erst recht jemand davor und lauscht die ganze Zeit. Oder kommt einfach so rein, ja. In diesem Sinne, ja, gibt's da dazu noch was zu sagen? Ich meine, was ist denn allgemein das Thema Ansprechen überhaupt auf der Straße? Also wenn Männlein und Weiblein, zum Beispiel Männlein und Männlein, Weiblein und Weiblein oder sonst irgendwer den Bedarf hat, miteinander zu sprechen. Ja. Das kann man ja auch auf offener Straße machen. Richtig. So, wo ist da das Problem? Da gibt's kein Problem. Aha. Nö. Wie gesagt, was mich nur daran stört, ist, ehrlich gesagt, wer Serien in der Bahn schaut, das ist im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn du ein Pärchen hast, das im Park rumvögelt. Okay. Das kann man kommentieren, das muss man nicht kommentieren, aber man kann's kommentieren. Ja, die müssen damit leben, dass jemand da ist und zuschaut. Genau. Okay. Die BWLer da drüben werden nicht rummachen. Also deine Hoffnung kannst du gleich mal knicken. Ja, es wird ja schon reichen, wenn der blonde Flauschkopf sich ein Porno anschauen würde. Okay. Naja, apropos öffentlicher Raum. Im öffentlichen Raum hingen die Tage jetzt auch ganz viele Plakate. Die hängen, glaube ich, immer noch da zum Teil. Und manche hängen noch. Also guck, davon. Manche Parteien sind so verzweifelt, die wollen jetzt noch stimmen. Die haben zu wenig Stimmen bei der Wahl gekriegt. Die haben es nötig. Zum Beispiel diese nette sozialdemokratische Partei, die uns von diesem Plakat da drüben angrinst. Ja, genau. Die vier für Stuttgart oder so. Ja, die haben ein bisschen abgelost bei der Kommunalwahl und die haben vor allem abgelost bei der Europawahl. Lass uns doch mal über die Europawahl und das Nachbeben noch kurz ein bisschen das Nachbeben, ja? Plauschen. Also wir wissen seit heute endgültig, dass Nahles nicht mehr... Das wissen wir schon seit gestern. Ja, aber heute wissen wir es endgültig. Also es hat jetzt offiziell auch nochmal. Mhm. Rücktritte sind ja nicht immer Rücktritte. Wir kennen ja auch Politiker, die sagen, ja, ich trete zurück. Vielleicht. Das sind so... Ja, ich trete zurück, meint bei denen dann, ich trete nochmal nach eigentlich. Genau. Also man muss unterscheiden zwischen ich trete nach und ich trete zurück. Genau. Und Frau Nahles ist jetzt zurückgetreten. Genau, und das Erstaunliche, was da jetzt passiert, ist ja, finde ich, dass niemand nachrücken will. Ja, wer will auch also, den Job machen? Momentan sind ja alle damit beschäftigt zu sagen, nee, ich will den Job als Parteivorsitzende nicht haben. Ja, warum auch? Also es ist ja angeblich der schönste Posten nach dem Papst. Ja. Ja, willst du es denn vielleicht machen? Ich? Warum ich? Ja, du bist aus NRW, du bist aus dem Mutterland der Sozialdemokratie. Ich bin kein Parteimitglied. Ja, außerdem kann ich... Außerdem, Antrag ist schnell ausgefüllt. Ich kann die ganzen Schlager der SPD nicht. Waterloo kriegst du hin. Ja, aber bei die Partei, die hat immer recht, hört's echt auf. Ja, also bitte, dann hast du schon zwei. Da kann ich nicht mehr. Ja, und Genossen, es bleibe dabei. So, damit hast du schon zwei Zahlen. Perfekt. Genau, nichts. Ja, ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Sollte nach wie vor die Partei der SPD werden. Naja, auf alle Fälle, Glück auf kannst du auch noch sagen. Also dementsprechend, das kriegst du auch hin. Genau, Glück auf, der stärker kommt. Ja, vielleicht sollte ich doch. Nee, ich bin der Meinung, der König Kevin sollte das machen. Warum? Weil der König Kevin die letzte Hoffnung der SPD ist. Ist er das wirklich? Ja. Ja, die haben doch jetzt alles durch, oder? Nein. Und ist Künikäf nicht auch irgendwie so ein bisschen leicht Seeheimer kreisig? Ja, aber die haben jetzt irgendwie, die haben ausprobiert, die haben Männer ausprobiert, die haben Frauen ausprobiert, die haben alte Leute ausprobiert, die haben mittelalte Leute ausprobiert. Okay, was spricht dann gegen Christopher Lauer? Das ist der Ex-Pirat. Ja, ja, der ist alt. Der ist doch nicht alt. Der ist alt, der ist über 30. Ja, aber der ist erfahren. Ja, das ist alt. Der hat immerhin schon Abgeordnetenhaus hinter sich. Ja, Abgeordnetenhaus aber, Berlin. Also der hat auch schon ein bisschen Amtserfahrung, während Künikew irgendwo in einem Bezirksbeirat sitzt. Ja, ja, aber der ist Juso-Vorsitzender und der ist jung und... Ja, aber Juso-Vorsitzende hatten wir jetzt ein paar. Also ja, aber die sind Schröder und Nahles waren jetzt die auch nicht. Die sind nie irgendwie aus dem Amt als Juso-Vorsitzender in die Verantwortung gekommen. Die sind alle durch... Müsste man bei Nahles sogar mal prüfen, ob das nicht sogar der Fall war. Die sind alle durch sämtliche Parteigremien gedreht worden. Die reden alle wie Olaf Scholz und denken alle wie Hubertus Heil. Das sind so richtige Apparatschicks. Seeheimer Kreis nennt sich das. Alles gewesen. Ne? Das ist bei der SPD geht's immer die SPD. Die SPD ist ja so eine Partei für sich so eine. Die hatten ja früher mal Visionen. Ja, dann sind sie zum Arzt gegangen. Ja, genau. Und dann ist Helmut Schmidt gekommen. Aber reicht ja schon die bundesrepublikanische Geschichte. Du hast da irgendwie so einen Kurt Schumacher, der irgendwie Visionen von nie wieder Krieg hatte und bloß keine Westanbindung, sondern ewige Neutralität. Deutschland als Land der Glückseligen zwischen den Blöcken. Du hattest Willy Brandt, der diese Vision von der Öffnung in den Osten hatte und mehr Demokratie wagen, so Bildungsoffensive und all so ein Gedönse. Ja, und die letzte große Vision der SPD war Arbeitsmarktreform. Okay, das war keine Vision, das war wirklich was zum Arzt gehen war. Ja, ne? Also mal ernsthaft, da ist irgendwie in den letzten 30 Jahren nichts Visionäres mehr aus dieser Partei rausgekommen, sondern die haben sich einfach nur zu Tode verwaltet. Ja, nicht nur das, sondern sie haben ja, also ich habe ja mal so ein bisschen zur Europawahl tatsächlich mich mit dem Thema beschäftigt, was sind eigentlich die Visionen oder die weitergehenden Pläne für Europa von den ganzen Parteien. Richtig. Und wenn man da so bei der SPD mal nachgeschaut hat, lautet die Antwort wie? Europa. Europa, ja. Also da fehlt ein E, dann würde es heißen, Europa ist die Antwort. Aber Europa ist die Antwort. Ja, die Antwort kann aber nicht die Antwort sein, wenn es eigentlich die Frage ist. Hm? Europa... Wo lang? Fragezeichen. Da ist die Antwort Europa nicht passend. Und ganz ehrlich, die meisten anderen Parteien hatten auch keine richtige Vision davon. Und dementsprechend haben auch die meisten Parteien jetzt ja nicht wirklich punkten können. Die Grünen haben nicht deswegen gepunktet, weil sie eine Vision hatten, sondern weil sie das große Problem gelöst haben, das gerade ansteht, nämlich Klimawandel. Also sie haben es noch nicht gelöst, aber sie haben quasi die Lösungsansätze dafür. Aber auch bei den Grünen gilt zu sagen, wenn die nicht irgendwann über kurz oder lang eine Vision für Europa präsentieren oder eine Idee haben, wo es hin soll mit diesem Europa, dann werden auch die bei den nächsten Wahlen natürlich wieder eingestampft. Ja. So ein bisschen in ihren Ergebnissen. Und dementsprechend ja, jetzt erstmal Klimakatastrophe abwenden und dann können wir mal gucken, wo es hingeht. Genau. Ich meine, also die CDU ist eine konservative Partei, die braucht keine Vision. Doch auch selbst sie brauchen eine Vision, wo sie in 30 Jahren dann irgendwann mal Entscheidungen treffen wollen. Ja, dann vielleicht, aber das kann man auf die lange Bank schieben. Aber was tatsächlich für Kevin Kühnert sprechen würde, ist, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dieser blauhaarige Schlumpf da von YouTube. Rezo. Ja, genau. Der hätte nicht die Zerstörung der CDU gemacht, sondern die Zerstörung der SPD. Hat er ja. Teilweise. Ja, aber wenn er es so genannt hätte und nicht und halt 50 Minuten lang auf die SPD reingedroschen hätte und nur 5 Minuten auf die CDU, um mal die Relation klar zu bekommen, wie hätte das Willy Brandt-Haus wohl auf die ganze Nummer reagiert? Doch ähnlich souverän wie das Konrad-Adenauer-Haus. Sie hätten Künikew vor eine Kamera gesetzt, einen halben Tag gedreht und danach entschieden, nee, mach mal nicht. Genau. Wobei bei Künikew ein anderer Faktor ist als bei Amthor. Der kann es wenigstens. Nee. Künikew hätte wahrscheinlich wahrscheinlich auf die Kritik reagiert, hätte dann wilde linke Thesen rausgeballert und die SPD hätte Angst haben müssen, dass am nächsten Tag nicht nur die YouTuber sie zerfetzen, sondern auch noch sich die komplette Presse drüber das Maul zerreißt, dass Künikew jetzt wieder den Untergang des Abendlandes durch Sozialismus produzieren möchte. Ja, aber ernsthaft, das ist, glaube ich, die einzige Chance, die SPD noch hat, wenn sie polarisiert. Ja, aber kurz vor der Wahl hätten sie das dann auch nicht machen sollen. Also so, sagen wir es mal so. So polarisiert ist er da polarisiert. Also dementsprechend, da ist nichts machbar. Das wäre der blanke Horror gewesen. Ja, kurz vor der Wahl wäre es der blanke Horror gewesen, aber das ist die einzige Option, die SPD noch hat, mal richtig schön auf den Tisch zu hauen und mir Kacke zu werfen. Nee, ich glaube, Kacke werfen ist gerade auch nicht so sinnvoll. Weil aktuell ist dann doch durchaus Lösungsansätze sinnvoller. Konsens suchen macht die SPD seit wie vielen großen Koalitionen, bitteschön. Ja, aber lösungsorientiert heißt auch selbstkritisch. Das ist das Problem. Lösungsorientiert selbstkritisch heißt nämlich zum Beispiel, sich mal wirklich hinterfragen, was diese Agenda 2010 noch soll. Denn natürlich schreibt man sich auf die Fahnen, juhu, wir haben damit irgendwie den Arbeitsmarkt so reformiert, dass wir jetzt weniger Arbeitslose haben. Das Problem ist nur, dass die Menschen, die Arbeit haben, davon gar nicht wirklich leben können oder eben in die Altersarmut rennen. Ja, wobei, das ist ehrlich gesagt, das ist eine Debatte, die man eigentlich gar nicht mehr führen muss. Du musst dich nicht mehr darüber unterhalten, wie Agenda 2010, wie scheiße das war und dass wir uns da immer noch drüber zerfleischen. Das ist ja, die SPD macht das aber immer noch, deswegen auch, bleiben sie unwählbar. Das ist einfach keine produktive Debatte. Die sollen einfach mal aufhören, über Agenda 2010 zu sprechen. Sie sollen nicht darüber reden, was sie gemacht haben, sondern das, was sie machen wollen. Ja, aber das Problem ist, das ist das alte Dilemma der Tante SPD. Du kriegst die SPD nicht aus diesem Loch, in dem sie jetzt sind, wenn du nicht erklärst, wo ist die Schaufel. Und die Schaufel liegt da, wo sie die Agenda 2010 auch hingelegt haben. Das Problem ist, die Agenda 2010 hat das Loch für die SPD so tief gegraben, dass, wenn du nicht ein bisschen aufschüttest, kann die Tante SPD gar nicht mehr rausgucken. Das sind 3,60 Meter tief und so groß ist die SPD nun auch nicht. Das ist wirklich richtig ein Problem, weil erst wenn die SPD irgendwann mal sagt, okay, wisst ihr was, wir haben da richtig Kacke gebaut. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, stell dir vor, du hackst deinem Mitbewohner zwei Beine ab. Ja. Ich glaube, solange du nicht irgendwann mal Entschuldigung sagst, ist die Bereitschaft, noch ein sinnvolles weiteres Gespräch zu führen, definitiv nicht da. Da kannst du noch so sehr nett sein. Ich glaube, solange du nicht zumindest einmal Entschuldigung sagst, das ist die Gesprächsbereitschaft bei abgehackten Beinen nicht da. Und genau das hat aber die Agenda 2010. Die hat quasi so richtig schön vier Beine sogar bei den Leuten abgehackt. Ja, das sind nämlich Hartz 1 bis 4. Und da sind vier Beinchen abgehackt worden. Und diese vier Beinchen kriegst du A, nicht drangenäht und B, sagt die Tante SPD noch nicht mal Entschuldigung dafür. Und ich glaube, da ist das Problem dieser Partei. Sie hat ja durchaus nachjustiert und um in deinem Bild zu bleiben. Nachjustiert ist den Stummel dann zu verbinden. Danke. Ja, aber ehrlich gesagt, dem Mitbewohner, dem ich die Beine abgehackt habe, der wohnt mittlerweile im Pflegeheim und steht kurz vorm Exitus. Und seitdem habe ich 20 neue Mitbewohner gefunden, die ehrlich gesagt dieser Debatte ziemlich überdrüssig sind. Die mit der Debatte Agenda 2010 gar nicht mehr anfangen können, weil denen sich mittlerweile ganz andere Fragen stellen. Oh, welche? Nennen wir mal über das Klimathema hinaus eine soziale Frage, die nicht irgendwann auf die Agenda 2010 zurückfliegt. Altersarmut geht auf Agenda 2010 zurück. Mindestlohndebatte und Niedriglohnsektor geht auf die Agenda 2010 zurück. Austeritätspolitik geht auf die Agenda 2010 zurück. Digitalisierung? Geht auf die Agenda 2010 zurück. Weil? Naja, was heißt Digitalisierung aus deiner Sicht jetzt? Digitalisierung heißt, was bedeutet beispielsweise wirkungsvolle Kontrolle des öffentlichen Raumes? Nämlich des Internets. Wollen wir das beschränkt haben? Was ist mit digitalen Dienstleistungen des Staates? Warum muss ich, um meinen Personalausweis zu beantragen, mich immer noch mit ratzeunfreundlichen Menschen im Bürgerbüro rumärgern? Damit du anständig überwacht werden kannst. Und das brauchst du deswegen, weil du immer gnadenlos auch noch diese ganzen Hartz-IV-Empfänger natürlich in die Jobcenter vor Ort jagen musst. Die müssen das ja auch machen. Und dementsprechend, wenn du Kontrolle über sozial Schwache haben musst, musst du alle Menschen hin, weil das ist so ein bisschen verfassungsmäßig. Weißt du, so alle Menschen sind gleich. Ja. Wenn du also die Armsten der Armen gängeln musst, musst du zumindest alle irgendwie teilweise gängeln, sonst gängelst du nur die Armen der Armen. Das ist halt auch nicht erträglich. Haben wir erwähnt, dass wir 70 Jahre Grundgesetz haben? Ja. Aber haben wir erwähnt, wem wir es zu verdanken haben, dass es in Deutschland überhaupt einen Mindestlohn gibt? Da haben wir nämlich auch ziemlich hinterhergehängt. Wir verdanken den Mindestlohn der CDU. Die hatten nämlich endgültig als Kanzlerschaft durchgesetzt. Ja, aber wenn die mit der FDP koaliert hätten, dann hätten wir bis heute keinen Mindestlohn. Ja, aber wir können der Tante SPD den Mindestlohn nicht zuschreiben, weil die hatten von 1998 bis 2005 einfach mal so viel Zeit, diesen Mindestlohn selbst umzusetzen und haben es nicht gemacht. Stattdessen haben sie den Arbeitsmarkt ruiniert. Ja, und dann das haben heißt, sie... Das heißt, der Mindestlohn ist ja auch noch nicht mal wirklich eingeführt, weil der Mindestlohn ist ja quasi nur ein Schlupflochproblem. Und er ist vor allem noch nicht durchgesetzt, sondern nur eingeführt. Du hast Ausnahmen, das ist das eine. Du hast weitere Ausnahmen, das ist das andere. Und er wird noch nicht mal überall geprüft, das ist das dritte. Ja, das ist so eine deutsche Spezialität, dass man Ausnahmen von allem erschaffen muss. Ja, aber wo ist denn da der Mindestlohn dann bitte? Denn er ist nämlich nicht wirklich da. Und das hätte die SPD auch einfach mal komplett einführen müssen. Die sagen müssen, okay, wir machen den Mindestlohn. Zack, gilt für alle. Alle Jobs, alles. Haben sie nicht. Haben sie nicht. War eine politische Entscheidung. Muss man sich nicht für entschuldigen, sehe ich nicht. Ja, dann hast du halt das Problem, dass dir jeder Wähler, der das gerne haben möchte, nämlich einen echten Mindestlohn, einfach mal abspringen. So, und damit muss die SPD auch leben. Agenda 2010, weg. Digitalisierung ist übrigens auch noch mal ein Spezialfall von der SPD. Die sitzen nämlich in einem lustigen Ministerium, das dem dann auch noch zugestimmt hat. Der ganzen Artikel 13, Artikel 12, Artikel 11 Debatte, also die alten Artikel bezeichnen. Ja, ja. Dementsprechend auch da, Digitalisierung, ja. Da ist wiederum die Agenda 2010 nicht schuld. Ja, genau. Ne? Also weil doch auf der anderen Seite irgendwie schon. Irgendwie schon. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Aushilfs-CD hat einfach die SPD gefressen. Nee. Das Problem ist tatsächlich da folgendes. Und zwar, wenn du hingehen musst und Leute wirklich bis ins Letzte gängeln und wirklich gucken musst, dass wirklich alle möglichst Reichen noch mehr Kohle verdienen, damit du denen noch ein bisschen Steuern abknöpfen kannst, damit der Staat noch was verdient, damit er die Sozialabgaben dann doch irgendwie deichseln kann. Denn das Problem bei Agenda 2010 ist ja nicht nur die Hartz-IV-Logik, sondern auch diese bekloppten Arbeitsförderungsmaßnahmen, die teilweise so sinnlos sind. Ich empfehle da einfach mal so jegliche Dokumentation des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die noch nicht depubliziert wurde, zum Thema Kurse und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Hartz 1 bis 4 Komplex, kann ich einfach nur empfehlen. Es ist einfach traumhaft. Ich weiß, wir sind heute total die unlustige Sendung, aber ganz ernsthaft, dass die Ursünde der SPD heutzutage ist wirklich die Agenda 2010. Ja, aber wenn du dich hinstellst, pass auf. Wir stellen uns jetzt einfach mal irgendeinen unbelasteten SPD-Linken vor. Okay. Der irgendwie eine positive Vision hat von, wie wir in 10 Jahren vielleicht sagen wir, wie wir leben und arbeiten wollen, wo es mit Deutschland in Europa hingehen soll, was eine moderne Sicherheitspolitik ist, was eine moderne Digitalisierungspolitik ist, was es eine moderne Klimapolitik ist, etc. pp. So. Der also wirklich, der wieder eine Vision entwickelt. Und wenn der sich jetzt hinstellt und seine Vision präsentiert und dann sagt, und wir brechen mit der Agenda 2010, dann kriegt der eine immense innerparteiliche Debatte, die einfach nur kontraproduktiv ist, auf die keiner Bock hat, die er nur dadurch provoziert, weil er es ausspricht, dass er sich gegen die Agenda 2010 positioniert. Und der kriegt einen megamäßigen öffentlichen Presseshitstorm, weil es da draußen genügend konservative Scheißleitartikler von der FAZ gibt, die dann eine wochenlange Kampagne fahren, bis das durch alle Medien durchgekaut ist, dass die Agenda 2010 nicht alles schlecht war. Und dann werden seine positiven Visionen wieder dadurch zerredet, dass wieder Rekurs darauf genommen wird, aber die SPD hat ja 2010 und jetzt will er damit brechen und bla bla bla. Du hast wieder eine Agenda 2010-Debatte, die du dir eigentlich sparen kannst, weil er durch seine Ideen doch eigentlich den positiven Gegenentwurf setzt. Nein, das Problem ist ganz einfach. Wenn du irgendwann mal wirklich diesen Politiker hättest, der eine wirklich anständige, vernünftige Vision hat und noch klar macht, wir wollen auch auf dem Arbeitsmarktsektor und im sozialen Sektor wieder etwas entschärfen und Agenda 2010 ist einfach definitiv nicht die Lösung. Denn sie schadet ja sogar im europäischen Sektor. Der Niedriglohnsektor, den wir damit produziert haben, sorgt dafür, dass wir konkurrenzfähig günstig produzieren im europäischen Rahmen und dementsprechend deswegen auch Exportfeldmasse sind, weil wir so günstig produzieren, dass es merkantilistisch gar keine Möglichkeit gibt für die anderen Nationen. Die müssten schon zumachen, was sie nicht können, weil wir eine Zollunion haben. Das, es gibt ja so diesen alten Merkantilismus Typen, der da, also Ricardo hieß der. Ricardo hieß er? Ricardo? Britannien, der gesagt hat, was wir günstig selber produzieren, produzieren wir selber günstig, was andere günstig selber produzieren, günstiger als wir produzieren können, importieren wir und investieren lieber unser gespartes Geld in andere Dinge. Damit hat ich glaube, hieß Ricardo, den Merkantilismus in Großbritannien beendet und damit quasi das Getreide aus Frankreich wieder importiert und gesagt, gut, wir investieren das Geld lieber anders und wir kennen die Erfolge der Industrialisierung. Ja. In Großbritannien. Dementsprechend, da hat's ja funktioniert. Und wenn du allerdings, wenn allerdings ein anderes Land so günstig produziert und günstiger als du produzierst, musst du irgendwas exportieren. Das Problem ist, kein anderes Land exportiert etwas zu uns und deswegen ist unsere Außenhandelsbilanz auch so richtig schön kacke. Deswegen schreiben wir zwar auf die Fahne Exportweltmeister, aber wir sind eben nicht Importweltmeister, geschweige denn nur nah dran. Ja, ob jeder Staat eine ausgeglichene Handelsbilanz haben muss, das sei mal dahingestellt. Naja, es ist für die Preisstabilität einfach mal schön und es ist für die Arbeitsmarktpolitik halt auch mal schön. Denn wenn du in anderen Ländern den Leuten von den Koffer scheißt und die Arbeitsmarktsituation in Spanien, in Griechenland, in Italien so drastisch verschärfst, in Frankreich so drastisch verschärfst, musst du dir halt die Frage stellen, müssen wir den Sozialstaat nicht einfach so reformieren, dass wir nicht andere europäische Länder ruinieren, sondern einfach mal die Europäische Union richtig zum Fliegen kriegen? Wäre eine Option. Da ist die Frage, ob mehr Innenkonsum da einfach zielführend ist. Vor allen Dingen, weil die Konsumgüterproduktion jetzt der europäischen Nachbarn jetzt auch nicht so der Hit ist. Die Frage ist, auch der Deutsche nicht. Aber die Frage ist, ob der Innenkonsum nicht tatsächlich, also natürlich könnte man jetzt sogar aus einer grünen Perspektive sagen, ja, der Innenkonsum ist ja eh ein bisschen schwierig, weil je mehr du konsumierst, umso mehr wird produziert. Richtig. Ja, aber du könntest einfach mal auch die Qualität steigern und die Qualität kannst du dir eben nicht leisten, wenn du die Kohle dafür gar nicht hast. Das heißt auf Deutsch, die eigentlich ökologisch wünschenswert bessere Qualität geht natürlich mit höheren Preisen einher. Nur höhere Preise sind nur möglich, wenn du auch faire Löhne hast. Deswegen ist ja Ökologie nur im sozial fairen Raum möglich. Wenn du quasi die Menschen hinten abhängst, das ist ja das, was man den Grünen immer vorwirft, dass sie so eine Verbotspartei sind, so eine Steuerpartei. Du musst einfach es hinkriegen, die Binnennachfrage auch vernünftig zu stärken. Das heißt, wenn jemand sich überhaupt nicht das Bio-Fleisch einmal die Woche leisten kann, wenn du ja sagen möchtest, okay, möchtest ein Veggie-Day und dies und das, wenn du aber quasi eine grüne, ökologisch faire Produktionslandschaft haben möchtest, ja, und da dann auch noch einen vernünftigen Fleischkonsum zumindest so ein bisschen reinkriegen möchtest, weil wir können ja nicht hingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt gar nicht mehr haben, sondern so ein bisschen einen vernünftigen Fleischkonsum und dann auch noch von fairen biologisch anständigen ökologischen Fleisch. So, wenn du das hinkriegst, ja, was ist hier halt ein bisschen, dann brauchst du aber auch eine gewisse Nachfragemöglichkeit. Ja. Du kannst ja nur eine Binnennachfrage generieren, wenn da auch das Kapital auf der anderen Seite ist. Das heißt auf Deutsch, du musst die Menschen auch zumindest so gut hinstellen, dass sie es können. Weil sonst gehen die nämlich zum, keine Ahnung, Fleischer, holen sich natürlich nicht das anständig ökologisch faire Fleisch, sondern, keine Ahnung, schlachten die Taube, schlachten die Ratte, schlachten das Schwein und was weiß ich, was schächten es im Notfall, ziehen es einmal durch die Hecke und dann ist es und lassen den rumänischen Gastarbeiter für 3 Euro die Stunde daran arbeiten. Genau, und essen es dann täglich. Essen es dann aber täglich, weil sie sagen, pff, ja, lass mir nichts verbieten. Ja, wenn du also die Möglichkeit den Leuten nimmst, vernünftig zu haushalten und vernünftig, dann kriegst du diesen. Ich meine, ganz ernsthaft, das alte Beispiel ist ja, es sind ja so Länder wie Brasilien oder Indien. Wie groß da die Armut ist, erkennt man nicht nur an den Slums, sondern erkennt man auch an den Flüssen. Mhm. Weil, Entschuldigung, was interessiert mich die Geldstrafe für was wegwerfen? Ich habe kein Geld, das mir abknöpfen können. Da kann ich auch meine Plastiktüte in den Fluss werfen. Ist doch mir scheißegal. Ah, da komme ich in den Knast. Schlimmer kann es auch nicht kommen. Staatlich subventioniertes Essen. Ah, ja, aber man muss sich seine Zelle halt mit 16 Leuten teilen, statt mit den 12 Familienmitgliedern. Ja, und dann hast du aber so, natürlich, aber dann da hast du ja kein Problem, weil so ein Gefängnis ist ja recht zügig auch mal aufgewiegelt. Wenn du soziale Aufstände in Gefängnissen hast, werden die entweder niedergeknüppelt, niedergeschossen oder du hast dann doch irgendwie so eine Gefängnisrevolution. Und dann wird's auch schwierig, weil sowas geht ja auch in die Medien und zack, hast du richtig soziale Aufstände. Und das ist gar nicht so angenehm. Dementsprechend, Ökologie genau. funktioniert nur, wenn du sozial gerecht. Genau, deshalb gibt es so viele Massenaufstände in Indien. In Indien nicht, aber in Brasilien. In Indien hast du ganz schön Gefängnisaufstände. Also ist jetzt nicht so, dass es da so extrem friedlich zugeht. Ja, aber sie ändern auch nichts. Nö, noch nicht, aber... Genau. Wie sind wir jetzt eigentlich von der SPD nach Indien gekommen? Na, über die Frage, warum, wie kann zum Beispiel eine ökologische Politik überhaupt funktionieren? Die kann nur funktionieren, wenn sie sozial gerecht ist. Deswegen sind ja auch die Realos bei den Grünen immer so ein bisschen fragwürdig. Also du kannst natürlich Ökologie und Ökonomie miteinander in Einklang bringen, aber du musst da ganz am Ende der Nahrungskette trotz allem auch die sozialen Gegebenheiten mit herstellen. Sonst kriegst du es nicht gebacken. Ich stelle mir nur vor, wenn die SPD diese Politik vertreten könnte, was wäre ihr USP den Grünen gegenüber noch? Wie wäre es, wenn die SPD genau diesen Aspekt macht? Die Grünen werden mehr und mehr gelten ja als ökologische Partei der Besserverdiener. Mhm. Gut, wenn die SPD jetzt es hinkriegt, sozial gerechte Politik zu machen und nicht nur auf dem Papier sozial gerecht, sondern tatsächlich sozial gerecht, also faktisch sozial gerecht. Wie wäre es, wenn sie das hinkriegen, weil damit wären sie nämlich auch eine Ökopartei. Weil wenn sie nämlich tatsächlich anständige Löhne den Leuten bezahlen und anständige soziale Haushalte betreiben und dafür sorgen, dass die Menschen eben nicht am Hungertuch nagen oder nicht an der Altersarmut, in Altersarmut Gefahr sind, dann wäre da durchaus das Problem nicht. Also wenn du wirklich soziale gerechte Politik hättest, dann hättest du quasi mit soziale gerechter Politik plus vernünftiger ökologischer Politik eigentlich ein ziemlich... Also deswegen funktioniert Rot-Grün ja eigentlich, wenn Rot aber auch tatsächlich sozial gerechte Politik macht. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Okay. Also, wenn du nicht ökologische Politik nur den Realos überlässt, deswegen gibt es ja eigentlich auch den linken Flügel bei den Grünen. Deswegen gibt es ja bei den Grünen auch Linke. Mhm. Das Problem ist, die Linken bei den Grünen gelten ja momentan immer als die Gender-Fuzzis. Weil du natürlich auch da logischerweise eine gewisse Form von... Gerechtigkeit hinkriegen musst. Ja, das ist die Identitätsdebatte, die zweite große neben der Ökologiedebatte. Genau. Und wenn du einfach aufhörst, Menschen abzuhängen, sind sie vielleicht auch da bereit, ein bisschen mehr reinzugehen. Und das ist halt so der Punkt. Wenn du halt wirklich linke grüne Politik nehmen möchtest, musst du halt tatsächlich linke grüne soziale Politik machen und nicht nur linke Genderpolitik. Das heißt, die SPD sollte wieder mehr über Bildung sprechen. Über Bildung und natürlich über die Reformierung des Sozialstaates, also mit einer echten Reform und nicht mit einer neoliberalen wir ficken alles kaputt Reform à la Schröder. Okay, lieber SPD, damit hast du deinen Auftrag. Jetzt braucht ihr nur noch einen Vorsitzenden, der das durchsetzt. Genau, und da ist Künikev einfach der Falsche. Entschuldigung, der Typ ist... Ja, ganz ernsthaft, Kevin Kühnert wird das Ding nicht wuppen, weil... Kevin Kühnert ist jetzt einer, der die Bappen aufreißt und genau das macht, was du möchtest, nämlich polarisiert. Ja. Aber das ist ein Emporkömmling. Das ist. Wäre in der FDP, da würde er nicht auffallen. Er würde nur seltsame, krude linke Thesen machen. Aber das ist so ein Typ wie Christian Lindner. Den möchtest du nachher am Ende des Tages eben nicht an der Spitze haben. Bei der FDP hast du ihn an der Spitze. Und dann steht er beim Bäcker und fragt sich, wer vor ihm steht. Ich glaube, so wie sich der Politikbetrieb in den nächsten 10 Jahren ändern wird, braucht man solche Leute. Populistische ja. Quatschnasen, die am Ende trotz allem umfallen, hatten wir. Nannte sich Gerhard Schröder, war am Ende neoliberaler Irrer. Danke! Das ja. wird bei Künikev genau das gleiche sein. Aber da hat die SPD noch über 30% der Stimmen geholt. Ja, kurzzeitig. Und dann haben sie den Sozialstaat ruiniert. Das ist ja toll. Ja, vielleicht gibt es diesmal Populismus von links. Nee. Funktioniert nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Kevin Kühnert das Ding so richtig deichseln wird. Ich traue diesen Menschen einfach nicht zu, dass der... Also der spricht jetzt fleißig links, aber aus dem wird keine linke Politik rausfallen. Da wird keine linke Politik rausfallen. Nie. Wollen wir noch kurz über die Wahlerfolge der AfD reden? Wollen wir so richtig schön schlechte Laune machen? Nee, ich habe Magenschmerzen. Wir könnten darüber sprechen, dass wir kurz mal weg müssen. Warum? Weil die SPÖ sich mit der FPÖ verbündet hat. Haben sie nicht wirklich. Sie haben einfach nur ein Misstrauensvotum gegen den Kinderkanzler Kurz geschossen. Aber das ist keine kein Bündnis, sondern das ist eine Zweckgemeinschaft. Das war aber auch, da bin ich mir noch nicht sicher. Nein, die SPÖ und die FPÖ werden nicht miteinander koalieren, da wir die FPÖ einfach zu wenig Prozente demnächst haben. Wenn die werden bei der nächsten, wie heißt das da, Nationalratswahl, ja, werden die kräftig eingeseift werden. Also da wette ich noch nicht drauf. Also sie werden definitiv nicht mehr so stark, wie sie jetzt sind. Und dementsprechend, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass auch in Österreich natürlich die Grünen nochmal ein bisschen an Profil gewinnen. Und auch in Österreich hast du mit den Neos nochmal eine liberale Partei, die auch im Notfall liberale Politik vertreten kann. Die tatsächlich auch unverbraucht ist, weil ich zumindest auf Bundesebene die Regierungserfahrung gesammelt habe. Dafür gibt es sie noch nicht lang genug. Auf Landesebene weiß ich es nicht. Ja, und dementsprechend, wenn die ÖVP genügend Stimmen wieder zurückgewinnt von der FPÖ, was ja konservatives Stammklientel ist, der Kinderkanzler Kurz wieder an den Start kommt und die Neos genügend Prozente sammeln, könnte es durchaus reichen. Also das wäre auch eine Option. Dementsprechend. Das heißt, wir hätten dann Österreich zumindest mal, die FPÖ und die SPÖ zusammen hätten Österreich redemokratisiert. Ja, zumindest das. Und Kinderkanzler Kurz ist ja auch nur deswegen abgeschossen worden, weil er mit den Nazis spielen wollte. Dabei heißt ein schönes deutsches Lied, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ja, dann singe ich den Lidl. Gibt's Lidl in Österreich? Wir wollen eigentlich über die AfD reden. Jetzt lass mal kurz. Dann halt mal das Mikrofon, dann muss ich mir noch eine Kippe drehen. Lass mal kurz diese richtig schlechte Laune. Also das Interessante an der AfD-Geschichte ist ja, dass jetzt gerade alle so tun, als wäre das rechte Problem ja eigentlich gelöst worden, weil so stark waren die ja dann doch gar nicht. Und eigentlich sind die doch uneins ineinander. Also in vielen Berichterstattungen gab es zumindest dieses, naja, so schlimm ist es dann nicht gekommen. Also in Deutschland haben sie nicht die 20% erreicht. Ja. Ja. Und wobei man da die Frage stellen muss, war es nicht sogar vielleicht die Jugend, die auf die Straße gegangen ist und ja, wählen gegangen ist, die verhindert hat, dass die AfD wirklich stark geworden ist, weil wenn okay, du die Wahlergebnisse von den unter 30-Jährigen anschaust, dann merkst du so, die AfD findet da nicht so extrem großartig statt. Das stimmt, aber okay, die Argumente sind... Die Argumente sind, dass du quasi, wenn du dir die italienischen Faschisten anschaust, die ungarischen Faschisten, die französischen Faschisten, die deutschen Faschisten und die spanischen Faschisten, die sind sich alle uneins. Die einen wollen Europa so ruinieren, die anderen so ruinieren. So kann es ja nichts werden. Das löst unser deutsches Problem mit der AfD aber so gar nicht. Naja, man tut auf jeden Fall so, dass es, also ob es nicht so schlimm wäre, und die würden jetzt eigentlich auch in den nächsten Jahren nicht so viel kaputt machen können, weil sie sich ja komplett uneinig sind. Auf europäischer Ebene würde ich das vielleicht sogar so sehen, dass die nicht viel gewuppt bekommen, aber das löst... Naja, sie blockieren zumindest ganz kräftig, und das alleine wird schon das Problem sein, dass sie so kräftig blockieren. Mhm. Und ich meine, jeder AfD-Abgeordnete im Parlament besetzt einen Platz, der für einen vernünftigen Politiker da gewesen wäre, der möglicherweise Visionen oder Ideen gehabt hätte. Richtig. Und AfD, die hat ja jetzt nicht nur eine Europawahl, da stehen, glaube ich, auch noch so ein paar unbedeutende Landtagswahlen in Deutschland an. Ja, frag mal in Sachsen nach. In Landstrichen, wo die AfD nicht so gut abgeschnitten hat. Hä? Die ist da verdammt nochmal stärkste Partei geworden. Ja. Ja, aber man tut so, als wäre es quasi aus Deutschland nicht so extrem schlimm. Also so nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel in Frankreich. Oder ja, gut. Ja, gut, das ist natürlich auch eine Relation. Also, ne, und Gerd also, Wilders hat ja auch abgelost. Wir vergleichen mal, ja, Gerd Wilders hatte freundlicherweise versagt. Aber wenn man sich das mal anschaut, also wir haben mit der AfD eine Partei, die es seit, keine Ahnung, seit ein paar Jahren als Protestbewegung ohne jegliche Regierungsverantwortung gibt. Wenn man die vergleicht mit einer Partei, die es in Frankreich seit, keine Ahnung, 30 Jahren gibt und die da etabliert ist. Front National heißt anders inzwischen. Der ja irgendwas mit Rasseln. Ja. Genau, also wenn man das vergleicht, wenn man das mit einer mit der Regierungspartei in Ungarn, deren Namen ich wieder vergessen habe, vergleicht, oder mit der PiS aus Polen vergleicht, also das sind rechtspopulistische Regierungsparteien, genauso wie die Lega Nord in Italien. Dass das nicht ganz so schlimm ist, das ist das Wahlergebnis, das ist irgendwie naheliegend. weil die noch nicht so viel Gelegenheit hatten, sich als zersetzendes Gift wirklich in der deutschen Gesellschaft festzusetzen. Na gut. Fakt ist, es ist zu viel Recht im Parlament und damit blockiert man halt trotz allem. Also genau. Wenn jetzt Leute sagen, ja, so schlimm kann es ja gar nicht werden, weil die sich nicht einig werden, die werden im Notfall auch irgendeinen Konsens finden. Ja, kaputt machen ist immer noch ein Konsens, den sie haben. Genau, nur weil die nicht wissen, in welche Richtung sie wollen, wissen die zumindest sehr genau, dass sie nicht in die Richtung marschieren wollen, in die sämtliche andere Parteifamilien marschieren wollen. Und das ist jetzt ja nicht so, dass, keine Ahnung, die linke Parteienfamilie, die da irgendwie großzügig mit reingerechnet wäre, irgendwie in die gleiche Richtung marschieren will wie EVP, Sozialdemokraten, Grüne und Liberale im Europaparlament. Na, zumindest in eine vernünftigere Richtung als die Rechten. Ja, aber die sind auch strikt gegen all das, was sich die demokratische Konsenssoße ausgedacht hat. Ja, aber zumindest in eine vernünftige Richtung. Also die wollen halt nicht die EU vernichten, sondern eigentlich eher gestalten. Ja, aber halt radikal anders und die sind da auch nicht so kompromissbereit. Ja, aber also ich glaube, Syriza und die EVP kommen auch nicht so wirklich aufeinander klar, gemeinsam eine positive Version von Europa zu entwickeln. Ich bin da. Da müsste man aber die Frage stellen, ob wenn du ein linkes Bündnis aus Grünen, Sozialdemokratischen und den Linken, ob da nicht sogar ein gewisser Konsens stattfindet, ob da nicht. Und die EVP kriegst du natürlich auch näher an die ganzen radikalen. Mehrheitsfähig ist das aber nicht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Deswegen können wir jetzt auch mal gespannt sein. Also, und wollen wir was über die Liberalen sagen? Die sind eigentlich so blass, farblos, egal. Also tatsächlich, die Liberalen in Deutschland haben so, ja, mal 2% mehr, 2% weniger, ist doch eigentlich auch egal. Genau, ja, da möchten wir nicht drüber reden. Also tatsächlich, ich merke bei den Liberalen so überhaupt nichts. Also da ist so nichts, was am Ende bei rumgekommen ist, wo du sagen kannst, ja. Also ich meine, dass möglicherweise eine liberale Kommissionspräsidentin werden soll, weil die anderen beiden Parteien halt auch zu schwach sind. Ja. Aber das wundert auch nicht, weil die europäischen Liberalen ja tendenziell noch so einen leicht sozialliberalen Zug haben. Wenn die zukünftig von Frankreich dominiert werden, dann ist da auch eine gewisse Staatsgläubigkeit mit im Spiel. Das ist dem Lindner Christian nun mal ein bisschen suspekt. Na dann, ich werde mich auf jeden Fall nochmal in die Hausaufgabe machen und gucken, wie ich die Agenda 20 den wirklich gegen die Digitalisierung gewertet kriege. Weil das ist tatsächlich noch eine Frage, wo ich echt nochmal dran gehen muss, weil das war tatsächlich natürlich übertrieben, aber irgendwo findest du sicherlich auch im digitalen Rahmen noch irgendwo Spuren der Agenda 2010. Ja, wenn man will, findet man überall was Schlechtes. Nein, man muss einfach nur die Frage stellen, was hat die Agenda 2010 tatsächlich geschaffen, was am Ende auf den Digitalisierungsfaktor mit eintrifft, weil man müsste natürlich auch fragen, wäre mit einer vernünftigen Arbeitsmarktpolitik und einer vernünftigen Steuerpolitik unter Schröder nicht tatsächlich, was natürlich die Steuerpolitik hängt nicht an der Agenda 2010 dran, der hat er schon vorher ruiniert, wäre damit nicht tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld für die Digitalisierung da gewesen? Ach, das ist ein bisschen viel konjunktiv. Ich sage ja, man müsste mal da forschen und schauen und mal sich Gedanken machen. Dementsprechend, also falls ich nochmal irgendwann zu dem Konsens komme, wo die Agenda 2010, die Digitalisierung, so richtig schön von hinten mit der Keule, dann gebe ich dir zum Besten. Ansonsten, ja. Lassen wir die Behauptung einfach mal so im Regen stehen. Vielleicht veröffentlicht die SPD ja ein 11-seitiges PDF-Dokument, wo sie uns widerspricht. Genau. Wollen wir die Zuhörer aufrufen, ihre fotografierten Wahlzettel noch. Ihre guten Ratschläge für die SPD könnten sie uns vielleicht mitteilen. Genau. Was würdet ihr euch von einer progressiven, sozialdemokratischen Partei einfach wünschen, um zu sagen, wenn ihr die nicht gewählt habt, aber irgendwie so ein bisschen links seid, was müssten die liefern, damit ihr euer Kreuzchen da macht? Und wer von euch wäre bereit, den ganzen Laden anzuführen? Genau. Müssen sie sich für die Agenda 2010 entschuldigen? Müssen sie es nicht? Genau. Sie müssen sich nicht entschuldigen, sie müssen sie einfach mal auch in Angriff nehmen, zu reformieren. Was sie natürlich nicht hinkriegen werden mit der CDU. Dementsprechend müssten sie auf jeden Fall die GroKo verlassen und vernünftige Angebote machen. Das Problem ist natürlich, sie werden nicht hingehen und sagen, so, wir machen das so und so. Die werden das nicht großartig an die große Glocke hängen. Und das ist das Problem. Sie werden immer versuchen, jetzt in dieser Konsenssoße mitzuschwimmen. Und dementsprechend, und da ist halt das Problem, da wird ein Schuh draus. Dadurch, dass sie Juniorpartner sind und so ein schwacher Juniorpartner sind, lassen sie sich selbst in der GroKo so in die Ecke drängen und lassen eine GroKo nicht platzen, weil sie müssen ja quasi mit dieser Ursünde Agenda 2010, die ihnen quasi das Genick gebrochen hat und sie auf so tiefes Niveau gebracht hat. Sie müssen zumindest so handeln, dass sie zumindest die restlichen Prozente noch am Leben erhalten. Und da haben wir es nämlich, genau. Die Agenda 2010 hat den Sozen so dermaßen das Genick gebrochen, dass sie wirklich nur noch ein Junior-Partner sind in einer Kroko. Und zwar wirklich, mit Junior meine ich wirklich so Junior-Tüten-Partner, weil 15% ist wirklich ein Witz. Gegenüber 30 bei einer anderen Volkspartei, ja, das war auch nicht so ideal, aber zumindest so ein bisschen. Und dementsprechend mal abwarten, weil ja, vielleicht wäre tatsächlich Digitalpolitik und das Justizministerium unter Frau Barley, die jetzt in die EU geht, nicht so geschwächt gewesen und nicht so schwach gewesen und hätte dann vielleicht doch gegen die Urheberrechtsreform gestimmt. Und dementsprechend, ja, da haben wir es doch. Da ist, wir hätten jetzt so smooth einfach aus der Sendung rausgehen können, weil wir einen Call to Action gestellt hätten. Dann hätten wir noch Tschüss sagen können und dann wäre alles wie aus dem Lehrbuch Online-Marketing gewesen. Aber du hast es wieder sowas von verbockt. Gut, also wer sich diesen letzten Teil angehört hat und rausgefunden hat, dass die SPD sogar im Digitalen versagt hat, dank Agenda 2010, nehmt trotzdem einmal den Call to Action mal mit. Wer von euch möchte SPD-Vorsitzender werden? Und was sind eure ansonsten gute Ratschläge an die SPD? Falls ihr überhaupt welche habt. Ich gehe nicht davon aus, dass da was kommt, weil ich glaube, die SPD ist nicht mehr zu retten. Aber überzeugt uns doch. Totgesagte leben länger. Beweist uns was Besseres, nämlich das Gegenteil. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.